Das Jahr ist wohl das große Jahr der Trennung, denn Sixten trennt sich nun ganz offiziell. Juju und Nura gehen getrennte Wege. Er fährt lässig auf sein Mofa, belästigt mich auf sein Koka, sendet Sexpics auf mein Nokia, er will Netflix auf meinem Sofa. Er kann sich wichtig machen wie Oprah, Gerichte kochen und pokern, Geschichten erzählen wie mein Opa, wir Drinks bezahlen bis ins Koma. Er kümmert sich um meine Heizung, dabei prallt er rum mit seinem Eigentum, repariert für mich diese Leitung, signalisiert mir sein Reichtum. Er macht mir mein Bier auf, er ist im Spielraum, schenkt mir die Tür auf, zeigt mir Verständnis, macht Komplimente, so intelligent, er hat jede Erkenntnis. Kamera einen Streit. Eigentlich war etwas ganz anderes geplant, und zwar ein harmloses Interview mit Vis-a-vis. Ich bin Boom!